Also es ist ja nicht nur so, dass die EU im Mittelmeer aktiv ist bei der Flüchtlingsabwehr, sondern die Grenzen noch viel weiter vorverlagert sind inzwischen. Ja, die Grenzvorverlagerung nimmt rapide zu. Es gab jetzt im Juni, wurde von der EU-Kommission das neue sogenannte Partnership Framework angekündigt. Da versucht man, also einen neuen Partnerschaftsrahmen aufzuziehen, der sich den Türkei-Deal zum Vorbild nimmt. Man versucht da vor allem mit Jordanien, Libanon, Niger, Nigeria, Senegal, Mali, Äthiopien, also mit zahlreichen Ländern Abkommen zu schließen, die darauf abzielen, dass die Migration da in den Ländern unterbunden wird. Also es wird zunehmend dafür gesorgt, dass Menschen nicht nur ihr Recht auf Bewegungsfreiheit, dass ihnen das genommen wird, sondern auch ihr Ausreiserecht aus ihrem Land. Und es wird in diesem neuen Partnerschaftsrahmen wird auch unterstrichen, dass man Entwicklungsleistungen, Entwicklungsgelder an die Kooperationswilligkeit der jeweiligen Länder bindet. Also es ist praktisch ein, ja, finanzielle Erpressung mehr oder weniger. Dazu kommt, dass man ja verschiedene Prozesse schon hat, wie den Rabat-Prozess in West- und Zentralafrika oder den Khartoum-Prozess in Ostafrika, wo es darum geht, mit den jeweiligen Ländern zusammenzuarbeiten und in den Herkunftsländern die Leute drinnen zu lassen und in den Transitländern die Leute nicht durchzulassen. Und da wird auch nicht davor zurückgeschreckt, mit großen Diktaturen zusammenzuarbeiten, ob das jetzt Ägypten ist, ob das jetzt Sudan ist oder Äthiopien. Ich meine, da war Bundeskanzlerin Merkel, war jetzt ja auch in Äthiopien kurz nachdem der Ausnahmezustand ausgerufen wurde, nachdem seit 2015 mehr als 400 Menschen bei Protesten umgekommen sind. Und schreckt selbst da nicht davor zurück, anzukündigen, dass man die Polizeizusammenarbeit verstärken möchte. Also es ist ein Prozess, der sehr gefährlich ist und der, denke ich, dazu führen wird, dass noch mehr Menschen Schwierigkeiten haben werden, aus ihren Ländern rauszukommen. Und ja, die Militarisierung der Grenzüberwachung da zunimmt, eben weil die Europäische Union berät, ausbildet und ausstattet. Naja, und das andere Ding ist eben halt, dass die Diktaturen die Fluchtursachen verursachen durch ihre brutale Politik stabilisiert werden, ne? Genau, also es ist offiziell eine Bekämpfung von Fluchtursachen, aber es ist tatsächlich eine Bekämpfung von Flucht und von Flüchtlingen. Ja, und ich meine, was noch dazu kommt, ist natürlich, dass sie also auch dem Türkei-Deal abgekupfert. Allgemein, dass man versucht, Rückführungen schneller, effizienter und einfacher zu gestalten. Also nicht nur, dass man sie daran hindert, auszureisen, dass man sie daran hindert, durch Transitländer zu kommen, dass man sie im Mittelmeer stoppt, dass man sie stoppt, von einem europäischen Land ins andere durch die zunehmende Errichtung von Grenzkontrollen und Grenzzäunen, sondern dass man sie dann auch noch schneller zurückbringen kann.